0220 50 50. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns zur Stelle zu einer neuen Talkwoche und ich hoffe, ihr bleibt dabei die ganze Woche über. Und heute beginnen wir mit einer offenen Themennacht, wie immer montags. Und ja, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Eva und Eva ist 57. Guten Morgen, Eva. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Domian. Schön, Eva, dass wir uns mal auch so kennenlernen. Allerdings, ja, ich hätte mich gefreut, über ein etwas positiveres Ergebnis zu berichten zu können. Ja, um was geht's denn genau? Ja, ich habe heute mitgeteilt bekommen, dass mein Mann verstorben ist. Das heißt, ihr lebt nicht zusammen? Nein, wir waren zwar nicht getrennt, wir sind auch nicht geschieden, aber er hatte mit einer Bekannten zusammengelebt die letzten paar Jahre. Mhm. Und wir hatten zwar noch regen Kontakt und er ist auch sogar noch dreimal das Jahr über hierher gekommen. Ja. Hat immer alle 14 Tage spätestens angerufen. Ich habe für ihn noch vieles erledigt und also wir waren immer ausgetauscht über alles, was so passiert, und er war jetzt sehr krank. Mhm. Und ich hatte seit 1. Dezember nichts mehr von ihm gehört. Und da hatte ich mir so Sorgen gemacht und da hatte ich in der Klinik angerufen. Und die sagten, ja, ich sag, ich mache mir so Sorgen um meinen Mann. Ja, wir auch. Es ging ihm so schlecht und er hatte einen Termin am Freitag und ist nicht gekommen. Mhm. Und da wollte der Arzt nicht zurückrufen, wollte sich noch schlau machen. Über die Handynummer hatte sich mein Mann auch nicht gemeldet. Und da habe ich aber nichts erfahren. Mhm. Dann habe ich tagelang gewartet und immer wieder angerufen, nichts. Wie war dein oder ist dein Kontakt denn zu der Freundin von deinem Mann? Ah, das ist etwas schwierig. Die ist halb so alt wie mein Mann und die war immer sehr aggressiv. Das heißt, du konntest sie nicht anrufen? Sie durfte nicht wissen, dass mein Mann noch Kontakt mit mir hat. Ach so, auch noch komplizierter. Ja, ganz kompliziert und ich konnte ihn gar nicht erreichen. Mhm. Wie hast du denn oder von wem hast du das heute erfahren, dass er verstorben ist? Ich hatte eine Vermisstenanzeige, wollte ich aufgeben. Mhm. Und das ist aber auch etwas schwierig, weil das ein freier Mensch ist und er kann sich überall aufhalten. Mhm. Und ich wusste aber, wo er wohnt. Und dann ist da nicht weit eine Polizeistation. Und die hatte ich gebeten, mal vorbeizufahren, ob sein Auto da steht. Mhm. Weil ich davon ausging, weil es ihm so schlecht ging, dass er irgendwo in der Klinik sein musste. Mhm. Jetzt gibt's aber ja mehrere. Und ich kann ja nicht alle Kliniken abrufen. Das heißt, die Polizei hat das dir dann mitgeteilt? Ja, die haben dann geguckt und da hat aber jemand gemacht, sein Auto stand nicht. Und das war dann letzte Woche schon. Und sagten, das sieht so aus, als wenn die nur mal spazieren sind, ob ich mir nicht Sorgen mache, die gar nicht berechtigt sind. Mhm. Da sage ich, nee, also der kann nicht mehr rumlaufen und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Und ich warte unbedingt auf eine Nachricht. Ich brauche für die Steuer und Sachen. Wer hat dich denn heute angerufen? Ja, und dann hatte ich die Polizei nochmal angerufen, ob der mittlerweile das Auto doch da steht. Und dann sagten die, ja, wir müssen ihn mitteilen, er ist am 8. schon verstorben. Am 8. Weißt du jetzt, an was er verstorben ist? Ja, an Krebs. An Krebs. Er ist am 8. verstorben. Ja, und er hatte die... Jetzt haben wir heute schon den 17. Eben. Das heißt, die Beerdigung war vielleicht auch schon? Ich habe dann mit den Bestatter, ich habe die Adressen dann alle gekriegt und die haben mir aber keine Auskunft gegeben, weil er kurz vor seinem Tod noch eine Vollmacht ihr gegeben hat, dass ich nicht informiert werden sollte und sie alles regeln sollte. Woher weißt du denn, welcher Bestatter für ihn zuständig ist? Das hatte mir das Standesamt gesagt. Ach so. Die mussten. Aber die dürfen jetzt nichts weiter herausgeben, der Bestatter. Ich sag, warum haben Sie mich nicht angerufen? Ich bin die Ehefrau, ich bin die einzige Angehörige, ich muss doch informiert werden. Hm. Nein, Notar, Anwalt und alles, ich habe ein Schreiben hier vorliegen und außerdem hätte das die Freundin machen müssen. Hm. Also, das hat dein verstorbener Mann notariell noch festgelegt, ja, dass du nicht informiert wirst. Ja. Und dass du aus allem herausgehalten werden sollst. Ganz genau. Wie ist denn das für dich, das jetzt zu erfahren? Das war heute ein Hammer. Das ist kaum auszuhalten. Nee, es kommt ja noch schlimmer. Ich habe dann auch noch mit dem Anwalt gesprochen und habe dann, weil ich hatte mit meinem Anwalt gesprochen und er sagte, ich brauche das Testament. Jetzt habe ich hier gesucht und bei uns wurde mal eingebrochen und da haben wir das Testament ins Safe gelegt. Mhm. Jetzt habe ich aber keinen Schlüssel. Mhm. Und da hatte ich den Anwalt angerufen und habe gesagt, ich brauche irgendwie die Sachen, die persönlichen Sachen von meinem Mann. Die Schlüssel, ich brauche ja auch die Papiere, ich muss den ja abmelden und alles. Geht es jetzt um das Testament? Ja. Ja. Weißt du etwas über sein ganz aktuelles Testament? Unser Testament war so, dass wir uns gegenseitig eingesetzt haben. Ja. Und das, ich habe auch eine Patientenverfügung und alles, dass ich ihn noch zum Schluss pflegen sollte, falls, oder dass ich will ihn noch alles regeln. Ja. Zählt dieses Testament nicht mehr? Es zählt immer das Letzte. Und wie ist das letzte Testament? Tja. Weißt du es schon? Er hat mir es angedeutet, dass sie nichts rausgeben muss. Im Gegenteil, sie ist Alleinerbe. Um wie viel Geld geht es denn da? Es geht um zwei Häuser. Um zwei Häuser? Ja. Im Wert von ungefähr? Einmal ein Dreifamilienhaus und einmal ein Zweifamilienhaus. Und ich muss aber davon leben. Wir haben keine Rente. Und wir hatten das, deswegen hat er ja damals gesagt, wir lassen uns nicht scheiden, denn wenn einer übrig bleibt, dann kann wenigstens man von der Miete leben. Ja. So wie ich es gerade verstanden habe, war der Kontakt doch noch einigermaßen intakt, wenn ihr auch getrennt wart. Ihr wart ja getrennt. Ja, der hat auf den Anruf beantwortet, wenn ich ihm das sage, würde jeder sagen, ach, ihr habt aber noch eine tolle Beziehung und alles war es auch. Wie erklärst du dir denn, dass er sich jetzt so radikal anders entschieden hat? Eine Gehirnwäsche. Ich habe jetzt von meinem Anwalt erfahren, dass sie vor anderthalb bis zwei Jahren bei denen waren, beim Anwalt, und wollte unbedingt schon Häuser überschrieben haben. Mhm. Und da konnte das verhindert werden. Und jetzt so kurz vorm Tod, weil es gab keine Aussicht. Er hatte drei Chemos dieses Jahr und keine Chance mehr. Und da wird sie ihn unter Druck gesetzt haben. Kann man da, ich habe juristisch da keine Ahnung, kann man dagegen vorgehen? Nein, ich habe mit dem Anwalt da schon, es war ein Hausarzt dabei und der Notar. Mhm. Ich habe gesagt, der war doch zum Schluss gar nicht mehr Herr seiner Sinne und gar nicht mehr in der Lage, das zu überschauen. Aber das war doch unter Zwang. Aber der Hausarzt attestiert, dass er frei entschieden hat und gesund war. Das also geistig gesund. Ganz genau, dass er geistig bei vollem Verstand war. Und der Notar, ich habe mit ihm gesprochen, also es war ein älterer Herr und sehr seriös. Und der sagte dann, er hat ja auch gemerkt, dass also ich nicht irgendwie, weil das seine Freundin ist, also etwas Pflegefall. Mhm. Bist du im Moment noch berufstätig, Eva? Nein. Nein. Von was lebst du im Moment? Mein Mann hat mich unterstützt. Ach so. Und ich lebe von der Miete. Von der Miete dieser Häuser, die jetzt an die Frau gehen? Ja. Das heißt, du bist jetzt von heute auf morgen ohne Einkommen? Ja. Und muss aus dem Haus raus. Das ist ja so ein herber Schlag. Das kann man ja gar nicht verstehen, dass dein Mann dir das angetan hat. Ja, das kann ich auch nicht. Und er wollte, ich habe hier ein Familiengrab. Ich habe seine Mutter 17 Jahre gepflegt. Ich habe die ganzen Angehörigen gepflegt. Ich habe hier alles gemacht. Ich habe mich hier krumm und buckelig gemacht für seine Familie. Habt ihr auch Kinder? Nein. Nein. Deswegen, ich habe hier 17 Jahre ein Baby. Ich habe meine Schwiegermutter war 8 Jahre lang gepampert. Da hätte ich drei Kinder großgezogen in der Zeit. Ja. Rund um die Uhr. Also für dich ist das eindeutig, dass das eine klare Manipulation von Seiten dieser Frau ist und nicht die wirkliche Entscheidung deines Mannes war. Der wollte, vor 8 Wochen haben wir noch drüber gesprochen, der hat mir noch angerufen, weil ich hatte einen Mieterwechsel und da sage ich, ich hatte jetzt fast Probleme. Ich habe schon überlegt, das Haus zu verkaufen, weil ich muss jetzt so viel da reinstecken und ich musste jetzt auch noch reinstecken. Ich habe auch noch einen Kredit aufgenommen. Aber weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Selbst wenn die Frau großen Druck auf ihn ausgeübt hat, spricht das ja nicht für ihn, dass er diesem Druck nachgegeben hat. Er war ja noch klar bei Sinnen bis zum Schluss. Aber er war in dem Moment körperlich nicht mehr in der Lage, sich der Frau zu wehren. Wann ist denn dieses letzte Testament gemacht worden? Vor 4 Wochen. Und er ist jetzt 10 Tage tot. Also kurz vor Weihnachten. Ich habe selber noch nicht. Ich muss jetzt selbst beim Amtsgericht erst. Ich habe dem Anwalt auch gesagt, ich will wissen, was da drin steht. Nein. Da. Also im schlimmsten Fall musst du da ausziehen, wo du wohnst, denn das ist euer Haus. Ja. Du kriegst keine Mieteinnahmen mehr. Du kriegst natürlich kein Geld mehr von ihm, weil er verstorben ist. Genau. Du wirst Hartz-IV-Empfängerin. Ich werde von. Es ist so, ich habe einen Pflichtteil. Mhm. Aber der Pflichtteil muss ausgezahlt werden. Und das ist ja das Schlimme. Ich habe hier in dem Haus alles selber gemacht. Mhm. Ich habe investiert. Ich habe meine ganze Rente. Ich habe mein ganzes Geld hier reingesteckt. Wenn das jetzt ausgezahlt wird, warum ist das das Schlimme, wenn du jetzt noch einen... Dann habe ich keine... Das Haus, das, sonst wäre ich schon längst gegangen. Dann hätte ich mich auch scheiden lassen können, hätte ich mich besser gestanden. Das habe ich nämlich ganz verstanden. Also wenn du jetzt noch einen Pflichtteil bekommst, also eine Summe... Pflichtteil muss ausgezahlt. Okay, das ist eine Summe X, sagen wir mal, das sind 30.000 Euro. Die bekommst du doch auf die Hand dann. Ja. Aber deswegen habe ich ja kein Dach über dem Kopf mehr. Nee, natürlich, ja klar. Ja, klar. Aber es ist so ein bisschen vielleicht Überbrückungsgeld für die nächste Zeit. Ja, davon kann ich nicht leben und nicht sterben. Ja, klar. Ich kann mir kein Häuschen kaufen, gar nicht. Ja. Da sitze ich da, ich habe hier Möbel ohne Ende. Es kann alles nur noch auf den Sperrmüll. Eva, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Das ist eine Situation. Ich habe keine Macht der Welt. Ich habe nicht als Ehefrau, ich dachte wenigstens... Auf der Stadt, die sind informiert worden und die haben mich nicht informiert. Am Dienstag sind die angerufen worden und haben mich nicht informiert. Was überwiegt jetzt bei dir mehr? Die Wut und der Schock, dass du jetzt deine Existenz weg hast oder die Trauer um deinen Mann? Nee, es ist einfach, dass ich noch nicht mal Abschied nehmen kann. Verstehe. Die ganzen Jahre, wir hatten so schöne Jahre auch und dass das jetzt alles so, der wird untergebuttelt, da geht eine Fremde. Und du darfst gar nicht dabei sein. Ich darf nicht dabei sein, ich weiß nicht, wo er liegt. Und ich kriege alles abgenommen, so nach dem Motto, die bestimmt jetzt alles. Und die 40 Jahre sind alle für die Katz. Eva, das tut mir wirklich sehr und aufrichtig leid. Ich möchte, dass wir dich jetzt mal in Ruhe noch mal vom Hintergrund aus anrufen, weil du ja sehr, sehr, sehr aufgeregt bist, was ja verständlich ist. Und vielleicht haben wir noch die eine oder andere Idee, wie wir dir ein wenig helfen können. Zunächst von meiner Seite aus noch mal, das tut mir wirklich sehr leid. Und vielleicht ergibt sich doch irgendein Hoffnungsschimmer noch. Ich würde es dir wirklich sehr wünschen. Danke. Dann legst du bitte auf und wir werden uns gleich bei dir melden. Alles klar, danke. Trotz allem alles Gute, Eva. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Mechthild. Mechthild ist 67, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Mechthild. Ja, da bin ich ja jetzt ganz überrascht. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Mechthild. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ach ja, ganz großes Problem. Sprich. Ja, ich spreche jetzt. Auch ohne Weinen. Ja. Habe ich mir vorgenommen. Also ich habe eine ganz gute Freundin seit 20 Jahren, die im Sterben liegt. Die hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Die hat Krebs und ja, ist ein bisschen schwierig jetzt, was ich jetzt sage. Also. Sie ist jetzt wieder zu Hause aus dem Krankenhaus und denke einfach mal, sie ist nach Hause gekommen, um zu sterben. Ja. Aber ich kann meine Freundin nicht mehr besuchen, weil ich einfach diese Kraft nicht mehr habe. Ich habe diese Kraft nicht mehr zu sehen, wie sie stirbt. Ich habe vor 2 Jahren meinen Sohn verloren. Mein Sohn war drogenabhängig. Und ich sehe immer noch meinen Sohn, der da stirbt. Und ich kann da nicht mehr hingehen. Und man macht mir jetzt aus dem Freundeskreis, aus dem Freundeskreis macht man mir jetzt solche Vorwürfe. Ja. Ja? Bist du denn? Ich würde mich nicht kümmern. Das stimmt nicht. Kümmere mich auf eine andere Art und Weise. Wie kümmerst du dich denn? Ich habe mich gekümmert, zum Beispiel immer an diesem Jahrestag, als mir in meinem Herzinfarkt passiert ist. Ich habe sie eingeladen, wir sind ins Kino gegangen, wir sind essen gegangen. Hast du sie denn im Krankenhaus auch besucht? Ja, ja. Habe ich. Und da war es schon sehr schwer für dich, das zu sehen. Ja. Ja, welche Erkrankung hat sie? Die hat Schamlippenkrebs. Schamlippenkrebs? Ja. Man nennt es zwar anders, aber ich kann diesen Ausdruck, weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie ist befallen. Wie alt ist denn deine Freundin? 68 geworden. Ja. Ist sie deine allerengste Freundin? So ja. Ja, die ja. Allerengste? Ja. Also wenn Nummer eins der Freundschaft ist ja, sie? Ja, Nummer eins. Nummer eins? Ja. Hast du sonst noch viele Freunde? Du sagst gerade Freundeskreis? Ja. Das schon? Ganz viele. Und die, ihr seid alle untereinander bekannt und die anderen sind auch befreundet mit dieser Freundin? Ja. Ja. Und die gehen sie besuchen? Jein. Ja. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen, Mechthild? Letztes Mal habe ich sie gesehen im Oktober. Im Oktober? So lange schon? Ja. Schon in der letzten Zeit, in den letzten Wochen hast du es nicht geschafft, dort hinzugehen, so von der Kraft her. Ja, weil ich dann auch gehört habe aus dem Freundeskreis, dass es ihr gar nicht gut geht und dass sie stirbt und ich kann da nicht mit umgehen. Und es sind so diese Gerüchte, diese Gerüchteküche, die da kocht. Ihr seid seit 20 Jahren enge Freundin. Ja. Ich sag's nochmal, ihr seid richtig Busenfreundinnen gewesen früher. Ja. Da wurde so alles durchgeratscht und man hat sich alles erzählt. Ja. Hast du sie denn mal angerufen im Krankenhaus? Ja, natürlich. Ich habe angerufen, ich habe ihr Blumen geschickt, ich habe zum Geburtstag gratuliert mit einer Karte, ich habe ihr einen Friseur, einen Krankenhausfriseur habe ich ihr geschenkt. Wie lange ist sie eigentlich schon erkrankt? Jetzt, wenn es 2 Jahre. Und wann hast du das letzte Mal mit ihr telefoniert? Domian, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mit ihr telefoniert irgendwann, weiß ich nicht, als ich in München war. Nee, das weiß ich ja nicht, wann das war. Das war voriges Jahr im September. Also die letzten Monate habt ihr gar keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Kann man so sagen. Doch, wir haben schon Kontakt gehabt, aber irgendwie... Na wie denn, wenn er nicht telefoniert und du sie nicht besuchst, wie habt ihr dann Kontakt? Ja, ich habe ihr zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, als ich in München war, habe ich ihr Ingwer mitgebracht von Schubeck und weil sie sich darüber gefreut hat. Aber das war voriges Jahr im September. Das war im September, Also die letzten Monate, sage ich nochmal, war kein Kontakt da. Ja, sporadisch, ja, weiß ich nicht. Spielt auch eine andere große Rolle mit ihrem Lebenspartner da. Aber da möchte ich jetzt nicht so ausschweifen. Will der das nicht? Tja, wenn ich das jetzt sagen sollte. Du musst mir schon alles sagen, sonst kann ich das nicht verstehen, die ganze Sache. Ja, der hat mich schon seit Jahren angemacht. Oh. Ja. Das weiß deine Freundin aber nicht. Nein, das weiß sie nicht. Und das ist auch ein Ding, was viele aus dem Freundeskreis auch wissen, dass er mich pauselos angemacht hat, Jahre schon. Und ich möchte einfach, sage ich jetzt einfach mal so, nicht drüber sprechen. Aber es belastet mich. Verstehe. Ja, es belastet mich. Aber lass uns zurückkommen auf die Freundin. Ja. Ich habe gerade so ein paar Mal nachgefragt, ob es so wirklich deine allerbeste Freundin ist. Ja. Und du hast mir gesagt, du hast schon deinen Sohn sterben sehen und das war sehr schlimm für dich. Ja, ganz schlimm. Und das wird jeder Mensch auf der Welt nachvollziehen und Respekt davor haben. Ich will dir mal was sagen, Mechthild. Und ich bitte dich, ich will dir damit nicht zu nahe treten. Ich sag dir mal einfach so meine Meinung, deshalb rufst du mich ja auch an. Ich habe hohen Respekt auch vor der Angst, zu einem Sterbenden zu gehen. Ja. Weil ich weiß, dass das sehr, sehr viel Kraft kostet und einen auch sehr umhauen kann. Aber ich weiß auch, wie wichtig das für Sterbende ist, dass sie Menschen um sich haben, die ihnen sehr viel wert waren im Leben. Ja. Und dass man vielleicht so nochmal einen letzten großen Freundschaftsdienst dem Sterbenden erweisen kann. Und ich sage das so für mich, ich möchte es nicht für andere sagen. Ich würde alle Kräfte meiner Welt zusammen versuchen, zusammenzukriegen, um diesen Gang machen zu dem Sterbenden, wenn es vor allen Dingen mein bester Freund war. Was meinst du, wie viel Freude du ihr bereiten würdest, wenn du da wärst? Ja, aber die ist doch da zu Hause. Die ist doch in dem Haus von ihrem Lebensgefährten. Ja, den finde ich jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, der ist für mich aber sowas von unwichtig. Ja, eben. Und der mich wahrscheinlich gar nicht in das Haus lassen würde. Und ich habe mir immer geschworen, ich gehe in dieses Haus nicht mehr rein. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Mann dich bei einem so ernsten Besuch nicht anmachen wird. Das hat mit dem Anmachen jetzt nichts zu tun, aber das ist eine richtige Feindschaft. Eine richtige Feindschaft. Ich finde auch, dass... Ich hasse diesen Mann. Mhm. Mechthild, auch da finde ich, dass man im Angesichts des Todes eines Freundes oder einer Freundin muss man auch solche Feindschaften zur Seite schieben. Jetzt geht es nicht um die Feindschaft zwischen dir und diesem Mann. Es geht darum, dass du für deine Freundin nochmal da bist und ihr vielleicht ein kleines Glück noch schenken kannst. Nur darum geht es, alles andere ist unwichtig. Ich weiß überhaupt nicht, wie damit umgehen soll, weil alle auf mich einreden. Ich will gar nicht so sehr auf dich jetzt einreden. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich würde dich auch nicht verurteilen, wenn du nicht hingehst. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ja, aber aus dem Freundeskreis, die verurteilen mich aber. Weißt du? Ich habe aber andere Sachen gemacht, die überhaupt keiner weiß, was ich gemacht habe. Das weiß doch keiner, was ich alleine für mich gemacht habe, für meine Freundin. Mhm. Ja. Und andere Leute verurteilen. Ich lass doch mal die anderen Leute raus. Mir wäre das drissial, was die alle denken. Egal, was du tust. Das wollte ich hören. So. Ja. Ne? Dann sind wir uns einig, ne? Ja. Und hab einfach deine Freundin im Auge. Und alles andere ist egal. Dankeschön, Domian. Sind wir uns klar, ne? Ja. Ja. Alles Gute, Mechthild. Dankeschön. Gerne, tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde, ich möchte euch das Thema übermorgen sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, bei denen es in der Familie einen Mord oder eine gewaltsame Tötung schon gegeben hat. Und ich möchte mit Tätern sprechen, die ihre Strafe hinter sich haben und die von der Tat erzählen möchten. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft dann während der Sendung an oder auch ab 0 Uhr übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens, wir hatten ja am Freitag Marcel in der Sendung. Marcel, das war der junge Mann, der eine mysteriöse Schmerzerkrankung hat. Ich möchte mich bei euch für eure wahnsinnige Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben Hunderte und Hunderte und Hunderte von Mails bekommen und Anrufe ebenso mit vielen, vielen wichtigen Hinweisen an Marcel. Wir bedanken uns sehr. Ich mache es jetzt auch schon mal im Namen von Marcel und werden das alles weiter bearbeiten. Ich danke euch sehr herzlich. Ich glaube, jetzt sind schon so viele Informationen da, dass sicher Marcel damit gut umgehen kann. Also ich danke euch sehr und gebe eine Rückmeldung, dass alles gut angekommen ist. So, jetzt machen wir weiter mit der Anna. Und Anna ist 54. Hallo Anna. Ja, hallo Domian. Hallo Anna. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um mir. Ja, ich habe also so ein Riesenproblem und momentan habe ich das Gefühl, alles bricht über mir zusammen. Erzähl mal ein bisschen. Vor allen Dingen, das größte Chaos ist meine finanzielle Situation. Ich bin seit voriges Jahr März bin ich berentet worden, mehr oder weniger zwangsweise. Bist du krank? Aufgrund meines schlimmen Rheumas. Ja. Und ich kann überhaupt nichts mehr machen. Also es ist grausam. Ich habe also seit meinem 14. Lebensjahr gearbeitet. Mhm. Mehr oder weniger Tag und Nacht, zwischendurch 3 Kinder großgezogen. Einen Mann gehabt, der überhaupt nicht gearbeitet hat, von dem ich mich dann, nachdem er dann nur noch dem Alkohol und den Weibern gefrönt hat, danach 17 Ehejahren getrennt habe. Wie lange bist du jetzt getrennt schon von dem Mann? Von ihm bin ich jetzt, ja, sind dann jetzt auch 17 Jahre dann. Wo ich dann von ihm getrennt bin, also wie gesagt geschieden bin, habe zwischendurch nochmal eine kurze Zeit nochmal eine Beziehung gehabt, bin da aber auch nur vom Regen in die Traufe gefallen. Mhm. Und dann war für mich irgendwo das Thema Männer durch. Mhm. Hab dann vor 5 Jahren einen sehr, sehr lieben Menschen kennengelernt. Mhm. Wo ich also wirklich sagen muss, auch heute noch, ich liebe ihn über alles. Mhm. Ein Mann? Und ja. Mhm. Und ja. Aber mit dem hast du eine Beziehung? Mit ihm habe ich eine Beziehung, aber es ist, sagen wir mal so, es ist nur eine Wochenendbeziehung. Mhm. Wir sehen uns immer nur am Wochenende, weil er beruflich sehr viel. Aber immerhin. Ja, aber immerhin, ne? Sage ich erstmal so. Wenn man einen tollen Menschen gefunden hat und wenn auch nur am Wochenende, ist das ja schon mal ein großes Glück. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch nach wie vor, was das anbelangt, ich habe also irgendwo schon ein riesengroßes Glück. Mhm. Jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wohin unser Gespräch führt. Ja, das Problem ist halt auch, er ist sehr vermögend. Er ist vermögend. Er ist sehr vermögend, ja, kann man schon sagen. Er ist sehr vermögend und er hat mich vor 5 Jahren auch kennengelernt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit einem Kompagnon einen Betrieb. Habe also da auch viel Geld gehabt. Der ist leider mittlerweile in Insolvenz gegangen, was mir natürlich auch gesundheitlich zugesetzt hat. Das heißt, du bist früh berentet aufgrund deiner Erkrankung. Du hast wenig Kohle zurzeit. Ja, also momentan habe ich nur 700 Euro. So, und da ist aber ein Freund, der ist sehr vermögend, sagst du. Ja. Also sehr. Da kommt nichts rüber. Da kommt gar nichts rüber. Ist das auch der Hauptgrund, weswegen du mich anrufst, dass der so geizig ist? Ja, da und kommt überhaupt nichts. Das heißt, du liebst diesen Mann, das geht schon seit vielen Jahren jetzt so. Ja. Ihr seht euch am Wochenende immer. Ja. Wie viele Kilometer wohnt er entfernt? Ja, es sind gut 100 Kilometer. Naja, gut. Mhm. Der weiß um deine finanzielle Situation. Er kennt meine komplette Situation, auch wie sie sich verändert hat jetzt in den letzten Jahren. Und er unterstützt dich nicht, überhaupt nicht? Nichts, gar nichts. Das Einzige, was halt von ihm kommt, das ist, er reist sehr gern und er macht also seine 6 Wochen Urlaub, also das heißt 6-mal eine Woche. Lädt er dich denn dann? Er nimmt mich mit. Ja, und dann lädt er dich wenigstens ein. Ja, er lädt mich ein. Also es sind dann immer tolle Reisen wie Kreuzfahrten und Flüge in... Du sagst vermögend. Nur um mir so ein Bild zu machen, ist das ein Millionär? Ja, sagen wir mal so, ein Millionär würde ich vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also er hat also 3 tolle Autos. Hat sich jetzt vor kurzem hat er sich noch... funkelnagelneues Cabrio gekauft und also auch so um die 60.000. Und was macht er vom Beruf? Er ist Doktor der Chemie bei einem großen Unternehmen. Ja, das heißt da einem großen Chemie. Ah ja, okay, ich verstehe. Da fließt also, dann schon monatlich viel Kohle. Da ist echt viel. Das wäre gar kein Problem für den, da 500 Euro oder 1.000 Euro für dich rüberzuschieben. Ich würde mich ja schon über... ich würde mich ja schon über einen Hunderter freuen. Ist der denn, der ist aber auch solo und hat keine Familie? Er ist auch geschieden und hat 3 Kinder. Mhm. Und aber auch schon sehr lange, also auch schon über 15 Jahre. Sprecht ihr denn darüber? Hast du ihn mal gefragt, warum? Oder bist du zu stolz dafür? Ja, sicher, da habe ich schon oft genug auch ihn drauf angesprochen und... er kommt dann auch immer so und ist ja alles gar nicht so schlimm und warum, uns geht's doch gut und so und wir machen doch tolle Sachen und weiß er denn, das geht aber ja irgendwo nicht. Ne? Hast du ihm diesen Betrag genannt, wie viel du im Monat hast? Ja, genau. Das also er kennt sogar also komplett die ganze Aufstellung vom kompletten Jahr, ne, was ich zu zahlen habe, was für Kosten ich habe. Mein jüngster Sohn ist jetzt in der Ausbildung und sag ja, wenn der nicht hingehen würde und würde mir hier und da mal ein Hunderter geben im Monat. Wohnt er bei dir noch? Der wohnt bei mir noch, ja. Der wohnt bei mir noch und... War denn mal im Gespräch, dass du mit deinem Freund zusammenziehst? Ja, das möchte er schon gerne, aber erst wenn der jüngste Sohn selbstständig ist. Dein jüngster Sohn? Mhm. Hat er ein Haus, ein eigenes Haus? Ja, der hat also im Grunde genommen 3 eigene Häuser. Ach so. Mhm. Er hat 3 eigene Häuser. Ich will dir mal sagen, ich hätte aber einen Hals auf den Bruder, wenn das mein Freund wäre. Das ist doch das Selbstverständlichste der Welt, dass man dann einem engen Menschen hilft, wenn der andere gerade mal finanziell nicht so gut dasteht und man steht selbst gut da. Da redet man auch gar nicht drüber, das macht man doch, finde ich. Das ist das Problem. Wie viele Jahre kennst du den jetzt schon? Ich kenne den 5 Jahre. Fünf Jahre. War der von Anfang an ein Geizkragen? Ja, sagen wir mal so. Ein Geizkragen, ja. Ich bin nie verwöhnt worden, ne? Und das, was von ihm kam, war halt eben schon sehr toll. Zum Beispiel, wenn der dich besucht am Wochenende, dann will er ja auch beköstigt werden, du sollst was essen und so. Ja. Das musst du alles aus deiner Tasche dann bezahlen. Alles. Du musst einkaufen gehen und ihm schickes Essen machen. Lecker Steak kaufen und der feine Mann bringt nicht irgendwie nichts mit. Das ist ganz selbstverständlich. Wirst du denn dann von ihm in sein Haus auch schon mal eingeladen? Fährst du da auch hin? Ich war im letzten Jahr einmal da. Warum? Einmal. Warum? Das ist, ja, er findet das hier schöner. Oder ist ihm das unangenehm, wenn du da bist? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ehrlich nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin also so im ersten Jahr, da sind wir also fast alle 14 Tage da gewesen. Und haben mich damals auch den jüngsten Sohn mitgenommen, weil bei meinen anderen beiden Kinder, die sind schon erwachsen und verheiratet. Kann er denn mit dem Sohn? Und das ist auch so eine Sache. Ich habe also so dieses Gefühl, die haben sich am Anfang, haben die beiden sich sehr gut verstanden und das ist mittlerweile nicht mehr so. Weißt du, eigentlich kann man natürlich so eine Hilfe in einer Beziehung nicht einfordern. Wenn man es einfordern muss, ist es schon alles kaputt. Ja, das eigentlich muss man das, müsste er das von sich aus machen, als Selbstverständlichkeit. Deswegen frage ich jetzt nochmal, ihm ist das wirklich klar, in welcher Lage du bist? Ja, er hat auch schon, also auch so jetzt, so vor einem halben Jahr schon, da hat er auch gesagt, so beim Einkaufen, er hat dann gemerkt, ich hatte nur noch 7 Euro, ne? Ich wusste gar nicht, was kaufe ich, ne? Und dann meinte er nur, ich gebe dir mal 50 Euro, aber ich habe jetzt kein Bargeld dabei und dann kaufen wir nächste Woche was Schönes, ja, denkst du. Das ist dann nie passiert? Nö, das ist noch nie passiert. Sag mal, das würde mir große Risse in der Liebe verursachen zu diesem Mann. Ja, da habe ich ein Problem mit. Finde ich allerdings auch. Ich würde den nach einer gewissen Zeit mit ganz anderen Augen sehen. Ich glaube, das würde mir auch die Liebe kaputt machen, würde ich dir sagen. Vor allen Dingen meine beiden älteren Kinder, die fangen mittlerweile an und drehen richtig am Rad, ne? Die sind auch sauer, oder was? Total. Ja, verständlich. Total. Also die sind schon wirklich so weit, dass sie sagen, schieß in den Wind. War ich gerade auch kurz davor, dir das zu sagen? Schieß in den Wind und lass dir das nicht gefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, das kann man nicht. Das sieht doch jeder. Genau, wie gesagt, das kann man nicht einfordern. Das muss jemand freiwillig machen. Aber wenn es nicht freiwillig macht, sagt das so viel aus über dessen Charakter. Das finde ich, ich finde das also, wie gesagt, ich finde das auch. Ich sag ja, das Jahr besteht nicht nur aus diesen 6 Wochen, ne? Wo ich dann auch verwöhnt werde nach Strich und Faden. Das ist dann schon so, ja. Also, ich meine, es ist auch. Klar, ich habe die ganzen Jahre die Bekanntschaften und die 2 Langzeitbeziehungen, sage ich jetzt mal so, die ich gehabt habe. Es war immer alles nur mies. Es war immer alles, ich bin geschlagen worden. Ich habe also alles hinter mir. Also immer nur. Vielleicht bist du in dieser Situation auch zu duldsam. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Meine Tochter, die sagt auch immer, du bist viel zu gut, Mama. Und ich habe auch gesagt, meine Güte, ich habe noch nie einen Mann gehabt, der mir wirklich jeden Tag sagt, wie sehr er mich liebt und mir also, das auch zeigt. Ne? Vielleicht. Aber solltest du es einmal doch mal alles auf den Tisch legen, dann geht es dir erstmal besser. Wenn es ihn aufrüttelt, wäre das eine schöne Sache und würde einen Neuanfang für euch bedeuten. Reagiert er zickig und abweisend, weißt du hundertprozentig, was los ist. Ja. Ich könnte mit so einem Typen nicht lange zusammen sein. Ich könnte es nicht. Ich mag ja sowieso keine geizigen Menschen. Nee, die haben bei mir alle immer verschissen, wenn jemand geizig ist, weil wer geizig im Materiellen ist, ist auch geizig mit dem Herzen. Das ist so. Ich habe noch keinen geizigen Menschen kennengelernt, der vom Herzen ein sehr gebender Mensch ist. Noch nie. Das schließt einander aus. Überleg's dir nochmal, Anna. Überleg's dir nochmal. Ich kann's nicht. Ich kann's dir nicht so richtig raten. Aber wenn du dich dabei so unwohl fühlst, du fühlst dich ja dabei unwohl. Total. Dann lass es sein. Dann lass es sein. Total verzweifelt. Dann wirst du es auch. Du hast schon so viel geschafft. Dann kommst du auch allein über die Runden. Der hilft dir ja eh nicht. Und auf die 6 Wochen Urlaub mal, auf dieses Almosen kannst du auch verzichten dann. Ja, das ist so, wie gesagt, meine Kinder, die drehen schon richtig am Rad. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen. Also die Tendenz, du merkst, geht jetzt bei mir auch dahin, noch einmal Karten auf den Tisch und dann wird entschieden. Okay? Ja. Wünsche ich dir alles Gute, Anna. Meinst du auch? Also ja, ich meine es auch. Da wirklich, ja, nicht so zurückhaltend sein, Mensch. Ja, wahrscheinlich bin ich. Meine Tochter sagt auch immer, du bist so gut für diese Welt. Ich wünsche dir alles. Du gibst immer alles und du hast selber gar nichts. Ich wünsche dir alles Gute, Anna. Ich danke dir. Von Herzen, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und mach weiter so. Gerne, tschüss. Danke, tschüss. Wisst ihr, worüber ich mich wundere? Dass niemand zum Dschungelcamp anruft. Es kann ja vielleicht sein, dass ihr, also unser Publikum hier, diese Sendung gar nicht guckt. Und das bescheuert findet. Was ja euer gutes Recht wäre. Ich guck's ja immer. Und wer sich dazu äußern möchte, gerne. Aber ich will es auch gar nicht hervorrufen. Wenn das nicht gewünscht ist hier, dann reden wir halt nicht darüber. Aline ist hier. Aline ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Aline, um was geht's bei dir? Also, ich habe seit 2 Jahren einen Freund. Mhm. Der ist 40 Jahre alt und ist 19 Jahre älter als ich. Ja. So, das Problem ist, dass wir uns viel streiten. Es geht um Zockerei, es geht um meine Vergangenheit, es geht eigentlich um alles. Es geht auch um seinen Sohn. Mhm. Der Sohn ist wahrscheinlich in deinem Alter, oder? Nee, der Sohn ist 7 Jahre alt. Ach so, okay. Der hat ihn jedes zweite Wochenende und meistens hat er fast jedes Wochenende und damit komme ich halt nicht zurecht, weil wir dann zu wenig Zeit haben miteinander. Mhm. Und okay, das ist nun mal der Preis, wenn man mit jemandem zusammen ist, der ein Kind hat. Da muss man Rücksicht drauf nehmen. Ja, ich nehme schon seit 2 Jahren Rücksicht drauf. Nur die Frau macht das extra, die Ex-Frau von dem. Aber er will das sein. Die weiß, dass er mit mir zusammen ist und die kann mich nicht halt so gut leiden. Einmal hatten wir Silvester jetzt dieses Jahr Silvester. Nee, am 1.1. hatte der Junge Geburtstag gehabt. Hm. Da war ich das erste Mal mit dem Jungen und mit meinem Freund dann halt alleine, haben Geburtstag gefeiert von ihm und der Junge hat sich natürlich verplappert. Mhm. Und das kann man dem 7-jährigen Jungen jetzt auch nicht böse sein, weil er noch so klein ist. Was hat er denn gesagt? Der hat gesagt, ja, weil wir Wii gespielt haben und der Michael Jackson, steht ja so gerne auf Michael Jackson. Mhm. Und da hat er zu seiner Mutter gesagt, ja, ich habe mit der Aline auch Michael Jackson getanzt. Ja, da hat er sich natürlich verplappert. Und da hat sie natürlich direkt rumgeschrien, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, und jetzt möchte sie natürlich gar nicht mehr, dass ich mit ihm was mache. Okay, aber wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass dieser Sohn oft bei deinem Freund ist. Oder jedes zweite Wochenende, sagst du? Ja, genau. Und da müsst ihr natürlich, musst du dich drauf einstellen. Ja, das tue ich ja auch. Also, lass uns mal nacheinander gehen. Also das ist eines der Probleme, der Junge. Genau. Was für ein Problem habt ihr noch miteinander? Mit meiner Familie. Meine Familie kann den Typen nicht mehr leiden. Die können ihn nicht mehr hören, nicht mehr sehen, gar nichts mehr. Also ich kann mit ihnen auch nicht mehr die Probleme mit denen sprechen, was ihn angeht und was mich angeht, weil die das alles nicht mehr hören können. Also es ging halt da auch darum, dass wir Anfangszeit viel Stress hatten miteinander wegen meiner Vergangenheit, dass ich ihn viel angelogen habe, weil ich mich halt nicht getraut habe, ihm meine Vergangenheit zu erzählen. Und natürlich nur ein Stichwort, was ist da in deiner Vergangenheit schiefgelaufen? Das würde ich jetzt nicht so gerne erwähnen. Ich hatte halt mit vielen Typen was, ich hatte einen Absturz gehabt, weil ich von meiner Mutter ausgezogen bin, viel Scheiße gebaut habe, viele Anzeigen hatte. Gefängnis auch schon? Genau, ja. Aber nur einen Monat. Was heißt nur? Also es ist schon schlimm, wenn man drin war, ne? Klar. Weswegen? Körperverletzungen wegen Raub und alles Mögliche. Ah ja. Und das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her. Ich sag ja, ist ja meine Vergangenheit. Ich habe mich natürlich sehr positiv geändert. Ja, hast du mit dem Job mittlerweile? Ich habe einen Job mittlerweile. Ich gehe momentan vielleicht putzen, aber ich habe mich jetzt bei UPS beworben und versuche halt da mein Glück jetzt. Ja, aber ich will dir sagen, ich habe Respekt davor, wenn du sagst, ich gehe putzen. Viele machen das eben auch nicht und hängen ab. Wenn du sagst, ich will gehe putzen und das ist erstmal mein Weg, um nach vorne zu kommen, habe ich Respekt vor, finde ich gut. Ja, weil ich sowieso finanziell nicht klarkomme. Ich habe ja auch Schulden. Ja. Und ich muss die auch irgendwie abbezahlen vom Arbeitsamt. Ich bin Hartz-IV-Empfängerin, kriege ich ja auch nicht mehr so viel, da ich ja auch so viele Schulden habe. Also, du sitzt ja in einem richtigen Problemtopf, habe ich das Gefühl, ne? Ja. Aber da ist es aber an jeder Ecke ist es irgendwie haarig, ja, ne? Ja, genau. Da gibt es auch keine Ecke frei, wo kein Problem ist. Aber das Hauptproblem ist der Freund. Das Hauptproblem ist der Freund, ja. Liebst du denn den Freund noch? Ja, so wie am ersten Tag. Ja. Hast du den Eindruck, dass er dich auch liebt? Ja, das habe ich. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall, sonst würde der mich nicht immer wieder zurückholen. Ja. Du hast keine Kinder? Ich habe keine Kinder, nein. Ich war dreimal schwanger von ihm und habe auch dreimal abgetrieben jetzt. Oh. Ja. Das ist ja nun auch nicht das. Und, bist du dreimal schwanger und lässt dreimal abtreiben? Wieso verhütest du nicht, wenn du nicht schwanger werden willst? Ich habe die Pille genommen, Anfangszeit, und habe die dann einmal vergessen und dann auch wieder zweimal vergessen und konnte die ja nicht nehmen wieder. Aber das ist doch schon doof, wenn einem das dreimal passiert. Ja, da ich ja finanziell Probleme habe, kostet die Pille auch ein bisschen mehr als 20 Euro und er weiß es natürlich auch und er sagt auch immer, der holt mir die Pille, das ist kein Problem. Ja, aber dann im Endeffekt holt er mir die doch nicht. Aber es gibt auch Gummis. Ja, die nehmen wir aber nicht. Ja, da lässt du das über dich ergehen, dreimal abtreiben zu lassen, was ja auch für eine Frau nun gerade kein schönes Erlebnis ist. Ja, ist natürlich unverantwortlich. Von mir aus und von ihm aus. Und ich habe mir geschworen, dass das letzte Mal, dass ich auf diesem Stuhl liege und das abtreibe, weil ich war schon in der 12. Woche. Nochmal zu seinen Gefühlen zu dir. Ja. Also, ich liebe ihn immer noch, unheimlich gerne. Ja. Die Beziehung belastet, also in der Beziehung läuft es nicht mehr so, wie es war am Anfang. Nochmal, ich meinte gerade, was er so für dich empfindet. Sag mir das mal ein bisschen ausführlicher. Meinst du, der ging für dich durch dick und dünn? Ich denke schon, ja. Aber du hast ein bisschen gezögert. Nee. Ja, ne? Ja. Weil du ein bisschen skeptisch auch bist. Ja, bin ich auch. Manchmal verteidigt er mich halt, wenn Leute über mich sprechen oder Leute über mich gesprochen haben, hat er mich auch verteidigt. Nein, die ist nicht so und das ist meine Frau und ich liebe sie. Aber jetzt weiß ich nicht. Warum? Also ich hab ihn bei meiner Familie verteidigt, ich habe zu meiner Familie gesagt, ich möchte den Namen jetzt nicht mehr hören, das ist meine Sache, was ich mit ihm mache. Ja, klar. Und ich verteidige ihn auf jeder, egal wer dazwischen kommt, da kann keiner was machen. Warum wohnt ihr nicht zusammen? Wir wollen jetzt zusammenziehen. Naja, also der Plan ist schon noch da. Ja. Und dann? Das ist auch das Problem, warum ich abgetrieben habe, weil ich mit ihm noch mein Leben leben möchte und ich noch zu jung bin. Und ich damit auch nicht klarkomme. Aline, das ist für mich eine ganz schwierige Situation, weil ich kann ja nicht in dein Herz gucken und ich kann nicht in sein Herz gucken. Also die Grundfrage ist ja, wie stabil ist noch das Gefühl zueinander? Ja. Ihr habt ja nun wirklich so viele Baustellen ringsherum, ist da nicht schon eine ganze Menge kaputt gegangen. Ja. Wenn du mit ihm zusammenziehst, ist dir ja klar, dass du dann noch enger und intensiver auch mit dem Kind Kontakt haben wirst, mit dem Sohn. Damit musst du dich dann arrangieren. Ja, also der Sohn wird auch jede zweite Wochenende bei uns sein. Also da bin ich ja auch dabei. Das ist auch okay dann für dich. Ja, für mich ist das kein Problem. Ich verstehe mich mit dem, Louis heißt der. Ja, verstehst du dich gut? Ich verstehe mich sehr gut, super mit dem. Ja, das ist doch schon mal eine gute Grundlage. Wenn die Frau dann dahinter da rumkrakeelt, das muss er regeln, das Problem. Das ist nicht Aber ich verstehe die Frau auch nicht, weil die hat, nachdem die sich getrennt haben von 9 Monaten, hat die Frau nach einer Woche einen Typen zu sich nach Hause hingebracht und er hat schon da geschlafen, ja. Ja, okay, müssen wir nicht überreden. Ist ja völlig wurscht. Die Frau ist egal. Du bist wichtig. Es geht um dich. Und deswegen, ich habe erst nach 9 Monaten was mit dem Jungen gemacht, was zusammen. Also, ich würde erst mal so von dem, was du gesagt hast, mal sagen, geht mal ruhig noch mal dieses Experiment ein und zieht zusammen. Denn dann ist noch mehr Alltag in der Beziehung und zwischen euch. Mhm. Ich glaube, danach kannst du dann wirklich entscheiden nach einem halben Jahr, ob es geht oder ob es nicht geht. Ja. Es ist noch ein Gefühl da, sagst du, und ja, auf jeden Fall. Und dann sollte man es auch ausprobieren. Gehen kannst du immer noch. Ja. Also insofern finde ich dieses Vorhaben gar nicht so schlecht und da muss man weitersehen, wie es danach läuft. Also das Problem bei mir ist, ich kann halt nie gehen, ne? Der hat schon so oft Schluss gemacht mit mir. Ich bin ihm so oft hinterhergelaufen. Ich bin sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mhm. Ich habe schon ein paar Mal Schluss gemacht, aber ich bin wieder immer zu ihm zurückgegangen, ne? Weil mir das halt irgendwann auch zu viel ist, was zwischen uns ist. Weil er auch immer zockt und er ist auch ein, also der zockt seit 25 Jahren, das belastet mich auch. Verstehe. Mit dem ganzen Fußball, mit den ganzen Automaten. Und mittlerweile hat er sich ist das Zocken schon weniger geworden. Da zockt er nicht mehr in der Spielhalle, sondern nimmt jetzt noch 20 Euro für so einen Tipp, für einen Fußball. Das ist doch schon in Ordnung. Das heißt, wenn du sagen würdest, ich will gehen, du kannst gar nicht so einfach gehen, weil du emotional so gebunden bist. Genau. Ich möchte, dass mein Psychologe mit dir spricht. Okay. Der heißt Inga und der ruft dich gleich an. Ja. Vielleicht wäre es zudem auch noch ganz gut, wenn du was für dich tun würdest und vielleicht so in Richtung Therapie oder ich muss mal überlegen, was man da machen kann, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst und auch noch stabiler wirst. Du musst ja dein ganzes Leben ja auch noch richtig auf die Beine stellen. Du bist dabei, aber da muss ja noch viel passieren. Ja, ne? Genau. So, deshalb rufen wir dich gleich an, Aline, und ich wünsche alles Gute und viel Erfolg und Kraft bei allem, was du machst. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Das war Aileen und hier ist Gabi. Gabi ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gabi. Grüß dich. Ich wollte jetzt doch mal zum Dschungelcamp anrufen, da du das ja auch guckst und unser Ruf ja so sinkt, indem wir das gucken. Aber das ist lustig. Ich muss ja gleich sagen, es ist sehr lustig. Alle, die ich so frage, die sagen, nein, gucke ich nicht. Und die haben Bomben-Einschaltquoten, dass man das Gefühl hat, halb Deutschland guckt das. Genau, das macht süchtig und man wird schadenfroh und möchte da andauernd anrufen, dass die Sandra wieder gewählt wird, diese Winseltante, die sich als Schlimmste und Ärmste hinstellt vom ganzen Universum. Und ja, man könnte da richtig... War das nicht heute unfassbar? Doch. Wie sie daneben saß, dieser arme Jay, schluckte eine Kakerlake nach der anderen runter und sie saß da und spielte sich als die große Gewinnerin auf. Das war zu schlimm. Unfassbar. Der hat gebrochen und sie dann ihm auf die Schulter gehauen. Ja, meine Prüfung war doch die schlimmste. Und ja, und aus diesem Grunde kann man wirklich sich so reinsteigern, dass man sie auch immer wieder anrufen möchte und wählen. Aber und sie ist ja morgen wieder dran. Genau. Ja. Das ist schon schlimm. Auf welches Niveau man sich begibt, aber ich muss sagen, von vielen bin ich sehr positiv erstaunt. Erzähl, von wem? Der Mathieu Carrière, der immer sehr... Mathieu Carrière ist ganz, ganz okay, ne? Genau, der hatte bei mir immer eine Antipathie aufgerufen, weil er sehr reserviert und aggressiv auch war und cholerisch oft auch wohl dargestellt wurde. Ganz aber ruhig. Aber der benimmt sich sehr human. Sachlich, ja genau. Und auch die Knast-Tante, die ist ja auch ganz... Kathi Karrenbauer ist auch ganz solide noch. Sozial eingestellt. Ich meine, die kleine Pudel, Eva, die ist wirklich ein bisschen wirr und lass uns doch mal ein bisschen klatschen. Gabi. Ja, wir sind Bildzeitung hier. Ja, also zum Beispiel, die Gabi von den Jakobssistern, ich glaube, die kennen alle. Jakobssister kennen alt und jung. Ich habe sogar Bilder von denen, wo ich mit den vier Pudeln, mit meinem Verlobten und den vier Sisters und den Pudeln drauf bin, zum Schrein. Von 1900? Das ist von vor 4 Jahren. Ach, da guck. Lebte die Schwester sogar noch. Also ganz. Sie hat ja heute so ganz groß getan. An mir ist alles echt. Mein Busen hängt und hängt. Genau. Sie hat den Mann drauffassen lassen, den schwulen Mann. Den interessiert doch wirklich, den Jay interessiert der Busen wahrscheinlich nicht. Glaubst du, dass Jay schwul ist? Ja. Sagen alle, aber er will es ja nicht ausdrücken. Vielleicht ist er auch bi. Vielleicht ist er auch bi. Das ist ja in Ordnung. Worauf ich hinaus wollte. Ich könnte Stein und Bein schwören, dass die Jakobssister, die Eva heißt die, ne? Ja. Mindestens einmal heftig gelüftet wurde. Ja, die ist ja total glatt. Jetzt total glatt. Immer jünger jetzt im Gesicht, das habe ich auch gedacht. Genau, so sieht man mit 68 nicht aus. Nein. Und da hat sie heute nicht zugestanden. Nein, hat sie gesagt, sie verurteilt das nicht bei der anderen, die vielleicht den Busen künstlich hat. Ja. Aber sie sieht im Gesicht ein bisschen gelüftet aus. Denn die Arme sind ein bisschen mit Beulen behaftet, was ja normal ist, Dellen und so. Ja. Und im Gesicht nicht. Ja. Übrigens, diese, über die wir uns gerade so aufregen, diese Sarah. Ja. Ich kannte Sarah nicht vorher. Sarah ist aus irgendeinem Ex-Model von Supermodel oder Deutschland sucht das Supermodel. Ich kannte sie vom Sehen, aber ungeschminkt, ehrlich gesagt, wie sie jetzt da auftritt mit diesen super blondierten Haaren, habe ich sie nicht wiedererkannt. Ich glaube, als ich das so sah, jetzt wirklich ganz als ernste Einschätzung, dieses Mädchen hat noch nie irgendetwas Schwieriges in ihrem Leben bewältigen müssen. So ist es. genau und meine dadurch, Meinung. Ne, dadurch ist das eine ganz egomanische, narzisstische Person geworden. Furchtbar. Und auch so, sie ist hier wirklich total unsozial. Ich meine, asozial, das hat sie gar nicht verstanden, wie der... Hat Langhans hat genau, das gesagt, ja. Genau, das hat sie überhaupt nicht, konnte sie gar nicht einkategorieren. Aber sie ist auch dümmlich. Ich meine, auch die Äußerung, sie lässt doch keinen ausreden, fällt immer ins Wort. Ja. Das ist einfach, weil sie ist ja mit einer der Jüngsten, dann kann man sich immer von jemand Älterem auch was sagen lassen, obwohl das tut sie nicht, ne? Jetzt werden vielleicht viele Leute denken, die Sendung nicht sehen, sind die bescheuert? Gabi, ja. Gabi und Domian, was reden die da? Wir haben auch andere Probleme, aber da melde ich mich ein anderes Mal. Jetzt haben wir ein bisschen gehechelt darüber. Kannst das du ist ja auch mal ganz vielleicht gut. Zum Schluss noch sagen, was dich an dieser Sendung so fasziniert, dass du sie guckst? Ja, wahrscheinlich ist es doch die Schadenfreude, ehrlich gesagt. Und das Positive, warum ich es überhaupt gucke, dass ich die Leute, die Schauspieler mal von der anderen Seite sehe, aber letztendlich, wie weit ein Mensch geht, auch um den Kommerz des Geldes wegen, das ist doch schon interessant. Und das sind alles Leute, deswegen hält sich da mein Mitleid auch sehr in Grenzen, alles Leute, die wissen, auf was sie sich da einlassen und die wissen, wie diese Sendung funktioniert. Und alle sind ganz freiwillig da reingegangen und kriegen noch Fettkohle dafür. So ist es, ja? Dann sollen sie auch Rattenschwanz trinken. Der war richtig tapfer, der Jay, ne? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, weil er schien mir so reich eigentlich. Ja. Ich habe ihn eigentlich auch falsch eingeschätzt, dass der das so durchzieht und diese Augen, was da gespritzt hat und so, dass der das so runtergekriegt hat. Also gequillten Rattenschwanz zu trinken, ja, ist schon was. Und dann eine Sülze und in der Sülze sind Würmer drin. Mhm. Das war ja ein richtig große, wie ein Butterbrot, die Sülze, so groß. Genau, ne? Das war, und diese Mengen an Flüssigkeit, genau, auch was er von der Sandra trinken musste, weil sie ja alles ihm hingeschoben hat, weil sie keine Tiere ist. Und diese Fischaugen noch oben drauf zu kauen, also da muss man schon sagen, der ist eine Stufe höher gekommen in meiner Menschen-Einordnung. Ja, meine auch. Ich hatte auch Respekt vor ihm. Ich danke dir für deine Meinung. Alles Gute, Gabi. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir mal ein bisschen geklatscht und geratscht hier. Tobias, 20, guten Morgen. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Also, bei mir geht's um meine Ex-Freundin, die jetzt schwanger ist vom anderen Typ. Ja, die mir aber Tag für Tag noch schreibt, dass sie mich liebt und ja. Wie lange seid ihr denn auseinander? Also die hat im November Schluss gemacht, wir waren knapp 3 Jahre zusammen. Mhm. Im November hat sie Schluss gemacht, von einem auf den anderen Tag. Warum? Per Telefon. Warum? Keine Ahnung, sie hat irgendwie gemeint, dass sie irgendwie jetzt mal Party machen will und so, also ja, keine Ahnung, und da hat mir auch gestanden, dass sie Drogen nimmt und so. Hat sie am Telefon mit dir gesprochen oder ging das? Nee, hat sie von wem anders machen lassen. Ach, sie hat persönlich Schluss gemacht, ne. Ach, sie hat gar nicht persönlich angerufen? Nö. Es hat jemand anders? Einen Tag vorher hatten wir uns zum Gespräch getroffen und haben eigentlich alles geklärt und da war sie eigentlich wieder glücklich, wie sie gesagt hat. Und dann einen Tag später war wieder Schluss. Und wer hat angerufen und hat gesagt, es ist Schluss? Die wohnt im betreuten Wohnen, also im betreuten Wohn halt. Und da stand ich dann vor der Tür, weil ich mit ihr reden wollte. Ja. Ja, und da kam die Betreuerin dann runter. Und die hat dann bei ihr angerufen und sollte mir sagen, dass Schluss ist. Ja. Wieso wohnt sie im betreuten Wohnen? Na, Stress mit ihrer Mutter da früher und so. Die ach so. Scheiße baut vorher und so. Aber so mit ihr ist so alles in Ordnung? Ja, auch nicht so ganz, wenn du sagst, mit Drogen und so. Ja, und das Ding ist also, ich habe sie dann in Ruhe gelassen. Mhm. Und kurz vor Weihnachten hat sie auf jeden Fall sich dann wieder gemeldet bei mir. Dann bin ich irgendwann mal wieder rangegangen ans Telefon, da wollte sie sich mit mir treffen dann. Mhm. Habe ich gesagt, warum? Ja, mal reden und so. Hat auch in der Nacht am Telefon geheult und hat gesagt, die vermisst mich und liebt mich. Habt ihr euch denn nochmal getroffen? Ja, haben wir, ja. Wir waren dann eine Woche wieder, wie zusammen schon fast wieder. Ja. Ja, und dann, das ging halt eine Woche, da haben wir beieinander geschlafen, also sie bei mir, ich bei ihr. Ja, und dann will er eine Woche später, will er, sie will keine Beziehung, sie braucht ihre Zeit und so, ganz auf einmal will er. Hm. Ja, und dann haben wir uns, dann hat sie sich bei so einem Chat angemeldet, wo ich auch bin, und unter falschen Namen und so, mit anderen Bildern, und hat mich dann gefragt, wegen meinem Kino hier oder so, habe ich ja gesagt, ja, ist okay. Hm. Ja, und kurz danach kam dann von ihrem Text, ja, du bist ein Arschloch und so, mit anderen Weiber, ich hab das gewusst und so. Und ich werde jetzt mein Leben machen mit meinem neuen Typ und von dem ich auch schwanger bin, hat sie mir dann geschrieben. Ist das jetzt ein Bluff oder stimmt das? Ja, ich glaube, das stimmt. Sie hat gesagt, deswegen, das ist auch der eigentliche Grund, warum sie mit mir nicht zusammenkommen kann, weil ich das ja irgendwann gemerkt hätte, dass sie schwanger ist und so weiter. Und die sagt halt wirklich, sie liebt mich noch, aber sie kommt nicht zu mir zurück, das geht nicht wegen dem Kind und weil sie Angst hat, dass sie das Kind wegnehmen. Sie hätte ja nichts, weil sie kein Einkommen hat und so im Moment und dass sie da dann bleibt. Was ist denn dein Gefühl für sie noch? Ja, ich liebe die immer noch. Aber ich bin auch in dem Sinne, was ich ehrlich sagen muss, ein bisschen dumm, weil ich schreibe auch immer wieder zurück und so. Ich habe die schon ein paar Mal auf der, hier so ein Ignorierlist genommen, dass die mir nicht mehr schreiben kann. Ja. Aber da habe ich sie auch immer wieder runtergenommen. Irgendwie, ich komme nicht so richtig klar. Als die dir im November gesagt hat, da, ich will nicht mehr, oder das, die hat sie ausrichten lassen, wie hast du dich da gefühlt? Ja, alles zu sein, richtig scheiße. Ja, aber du hast es erstmal so akzeptiert, ne? Ja, na gut, ja. Du hast nicht versucht, ihr zu schreiben oder nochmal zu ihr hinzugehen? Doch, habe ich versucht, ja. Doch, hast aber du? Aber die ist nicht mehr rangegangen und nee, die ist, wollte mit mir nicht mehr reden, einfach. Mhm. Weißt du denn von irgendeiner anderen Person, ob das wirklich stimmt mit der Schwangerschaft? Nee, ist nicht. Das kann natürlich alles das irgendwie. Das hat die mir gesagt, ja, aber. Ja, aber. Habt ich ihr denn. Ich bin so richtig weg, ich mache mich selber immer fertig so, weil ich in, und vorhin haben wir wohl normal geschrieben, aber da hat sie irgendwie mitgekriegt da im Internet, dass ich zum Beispiel mich vielleicht mit einem anderen Weib treffen will. Mhm. Ja, und darauf hat sie mich dann aber gleich wieder angeschrieben. Ja, wie, was soll denn Status bedeuten und so? Und habe ich gesagt, warum? Ja, sieht so aus, als ob du dich mit ihr treffen willst und sowas. Das fragt sie mich aber dann doch noch. Was ist denn mit den Drogen? Was hast du da rausgekriegt? Ja, die hat irgendwie immer gezogen, also irgendwas zum Wachbleiben hier, wie nennt man das? Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, halt zum Wachbleiben, also jedenfalls durch die Nase irgendwas ja. Zu holen. Hm. Speed, Koks, na Koks ist zu teuer, ist irgendein billiges Zeug. Hm. Ja. Irgendwie schon, ja. Hm. 3 Jahre, sagst du, wart ihr zusammen. Ja. In diesen 3 Jahren ist es da relativ gut gelaufen, oder gab es da auch immer... Ja, klar, nee, das war eigentlich gut, ja. Immerhin hat sie dann den ersten Schritt gemacht und hat sich dann dazu entschieden, dass sie von dir weg wollte, vorgesagt. Ja. Das stimmt, ja. Mhm. Aber das war alles war so ganz normal. Die Woche, wo die bei mir war, das war alles. Und die hat gesagt, ja, ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wieder öfter sehen und wenn mit dem Typ da vorbei ist und 2011 wird unser Jahr und bla. Als ihr jetzt nochmal da kurz zusammen wart, habt ihr da auch Sex miteinander gehabt? Nee. Ist auch der Grund. Also ich wollte auch nicht so richtig, weil ich habe gesagt, dass ich kann ja nicht von einem auf den anderen Tag gleich wieder so viele volle Eierkuchen machen. Das heißt, sollte sie wirklich schwanger sein, ist ganz sicher, dass sicher du... von mir nicht. Nee. Von dir nicht, das ist schon mal gut. Nee. Mhm. Ach so, du hast auch gesagt, ich kann nicht so von 0 auf 100 wieder umschalten und hast dich da diesbezüglich was zurückgehalten. Ja. Mensch, Tobias, also für mich so als Außenstehender klingt das alles sehr verwirrt und nicht gut erstmal. Ja. Klingt auch so, als wäre die Sache irgendwie fast schon im Bach runter. Ich weiß nicht, was da mit ihr los ist, ob das nun stimmt, mit schwanger oder nicht schwanger, hin und her. Und jedenfalls scheint sie keine klare Linie zu haben. Nee, sie spielt so ein bisschen rum, mal ja, mal nein und macht da Theater, wo sie gar kein Theater machen dürfte und so weiter. Ja, deswegen, ja, da durfte sie normalerweise nicht. Aber. Vielleicht sind die 3 Jahre, war das eure Zeit und vielleicht war es das nur auch. Ihr seid ja, wie alt ist sie jetzt? 18. 18, siehst du, da bist du ja wahrscheinlich ihre erste ganz lange Beziehung. Natürlich, eure ja, erste. Das war ich auch, ne? Ja. Vielleicht war es das, vielleicht war das eure Zeit und nun ist es auch gut. Vielleicht solltest du dich damit vertraut machen, auf Distanz zu gehen. Ja, aber das sagt mir jeder, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Den ganzen Tag habe ich immer getrunken jetzt die letzten Tage. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich schreib dir auch immer wieder zurück. Ja, pass auf, das Trinken ist natürlich nicht die Lösung, wissen wir beide. Ich muss von ihr weg. Ja, du musst von ihr weg. Und wenn dein Umfeld das auch schon sagt, dein Umfeld ist viel schlauer als ich es bin, die kennen die ganzen Verhältnisse, dann musst du es auch wirklich. Dann lass den Alkohol im Schrank stehen, der bringt dir überhaupt nichts. Der macht dich nur doof. Und würdest du sagen, ich soll jetzt sagen wir mal von meiner Seite da, die ich habe, einfach löschen oder? Ja. Oder? Ja, sag ihr dann, ich weiß nicht, dass du ihr noch einmal definitiv sagst, es ist jetzt wirklich zu Ende und dann ist Schluss. Dann reagierst du nicht mehr, dann schreibst du nicht mehr und dann lässt du dich auf gar nichts mehr ein. Dann wird sie es noch ein paar Mal versuchen und irgendwann dann auch kapieren. Ja. So würde ich es machen. Ja? Muss ich es machen, ja. Tobias, dann hau rein und lass den Finger vom Alkohol. Ja, danke, Domian. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Stefan Weitershagen und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Und kostenfrei für euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.